Halleluja. Preist den Herrn. Weiter geht's. Amen. Seid ihr bereit? Halleluja. Danke, Jesus. Danke für diese zweite Stunde. Danke für die erste Stunde. Ich habe am Sonntag habe ich ja gepredigt über Galater 5, Vers 6, wo es heißt, so hat nun in Christus weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Amen. In der ersten Stunde heute Abend hast du Glaube gesehen. Amen. Wie von euch lieben Glauben. Halleluja. Du hast Glauben gesehen. Glauben, der Land einnimmt. Glauben, der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Amen. Glaube, der nicht zurückweicht. Glaube, der Land einnimmt. Glaube, der steht. Glaube, der geht. Halleluja. Das ist die Kraft Gottes, die diese Welt verändert. Amen. Darüber habe ich am Sonntag gesprochen. Übrigens alle Glory Life Schüler, wenn du nicht hier zu Glory Life Filderstadt Stuttgart gehörst, dann hör dir die Botschaft wirklich vom Sonntag an, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist und es passt auch voll in den Fluss der Schule mit hinein, wo wir gerade sind, auch hier in diesen Stunden. Also hör dir die Botschaft an. Ich glaube, dass es eine wichtige Botschaft war zum Thema der durch die Liebe wirksame Glaube. Weil die Kraft liegt im Glauben und wirksam wird die Kraft des Glaubens durch die Liebe. Amen. Das ist, die Kraft liegt im Glauben und wirksam, ich habe am Sonntag gesagt, ewigkeitswirksam, wird diese Kraft durch die Liebe. Sag mal die Liebe. Halleluja. Und wir haben das letzte Mal in unserer Stunde hier auch, wir sind ja gerade bei dem Thema Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit, Teil 5 sind wir momentan. Und da sind wir gerade bei diesem Thema, dass dieses Herrlichkeitszeitalter, diese Söhne der Herrlichkeit, diese Bewegung der Herrlichkeit wird gekennzeichnet sein, insbesondere durch Liebe. Amen. Es ist eine Liebesrevolution. Irina hat ja ein Lied geschrieben, dies ist die Liebesreformation oder Revolution. Ich weiß gar nicht was, beides sicherlich. Revolution, okay, es ist die Revolution und es ist auch die Reformation, preist den Herrn. Es ist alles in allem, aber es ist die Liebe. Amen. Sagen wir mal zu deinem Nachbarn, die Liebe. Halleluja. Das heißt, durch die Liebe wird dein Glaube ewigkeitswirksam, haben wir gesehen. Und man könnte auch sagen, wenn wir sagen durch die Liebe, könnte man auch sagen, indem du dich übernehmen lässt vom Herzen Gottes, wird dein Glaube ewigkeitswirksam. 2. Korinther 5, 14 ist unser Ziel. So wollen wir leben. Wie Paulus es gesagt hat in 2. Korinther 5, 14. Wer weiß, was da steht? Ihr hier auf der rechten Seite? Halleluja. 2. Korinther, nein. 2. Korinther 5, 14 heißt es, denn die Liebe Christi überwältigt uns. Amen. Oder du kannst auch sagen, denn die Liebe Christi übernimmt uns. Weißt du, wir wollen übernommen von der Liebe Christi leben. Amen. Wir wollen überwältigt von der Liebe Christi leben. Wir wollen übernommen vom Herzen Gottes leben. Wir haben das letzte Mal gesehen, diese drei Herzkammern im Herzen Gottes. Ja? Das Herz Gottes für die verlorenen Menschen. Ja? Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr braucht das Herz noch nicht an die Wand werfen da oben. Ich sage dann Bescheid, wenn es soweit ist. Halleluja, komm dann. Amen, weil sonst beschäftigen Sie jetzt alle damit. Ich erkläre es dann nachher. Also die erste Herzkammer des Herzens Gottes ist die Herzkammer für die Verlorenen. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Du lässt dich übernehmen von dieser Liebe. Die zweite Herzkammer ist die Herzkammer für den Leib Christi. Amen. Gott möchte den Leib Christi aufbauen durch dich. Deine Bestimmung ist es, zum Aufbau des Leibes Christi zu dienen. Also achte darauf, dass nichts, was du tust, irgendwie den Leib Christi oder einzelne Teile des Leibes Christi, Glieder des Leibes Christi, abbauen können. Alles Abbauende gehört zum, um mit den Worten vorher von Andreas zu sprechen, gehört zum Gebannten. Amen. Alles Abbauende, das gehört zu dem, woran du den Bann vollstrecken musst. Das heißt, raus damit. Amen. Weil wir sind bestimmt dazu, in der Liebe den Leib Christi aufzubauen. Ihn zu segnen, ihm gut zu tun, sodass er ohne Flecken und ohne Runzeln hervorkommt. Und du bist dazu von der Liebe Christi gedrängt. Du bist dazu von der Liebe Christi übernommen. Die Liebe Christi erfüllt dein Herz und die Liebe Christi ist in dir und sie ist ausgegossen in dein Herz. Und Gott liebt sein Leib über alles, auch wenn er manchmal noch ein bisschen auf der einen Seite ein bisschen hinkt oder hier noch Schwächen hat oder da noch Schwächen hat. Aber weißt du, Augen der Liebe sind immer auch Augen des Glaubens. Wusstest du das? Wenn du irgendwo Augen siehst, die nicht Menschen im Glauben sehen, kannst du wissen, dann sind es auch nicht Augen der Liebe. Augen, die immer nur irgendwelche Fehler sehen, vermeintliche oder solche, die tatsächlich sind, die immer nur darauf schauen, sind nicht Augen der Liebe, weil sie nicht Augen des Glaubens sind. Amen. Die Liebe heißt, es glaubt alles. Okay? Das heißt, in der Liebe, übernommen von der Liebe, hast du selbst für den runzeligsten Teil des Leibes Christi noch Glauben. Amen. Und ich spreche jetzt geistlich, hast du schon verstanden, ja, okay. Ja, weißt du, selbst in runzeligster, wo du sagst, wie soll aus dieser Ecke jemals Leben hervorkommen? Amen. Ja, so wie Hesekiel im Tal der Totengebeine. Herr, du weißt es, ob diese Knochen jemals leben werden oder nicht leben werden. Aber Gott hat gesagt, ich möchte, dass du glaubst, dass sie zum Leben kommen. Ich möchte, dass du Leben hineinsprichst. Ich möchte, dass du zu den Totengebeinen sprichst. Komm zum Leben. Amen. Ich möchte, dass du alles für möglich hältst. Halleluja. Weißt du, die Liebe bewirkt die größten Wunder, weil sie alles glaubt. Amen, deswegen bewirkt sie die größten Wunder. Sie hört nicht mal auf, da wo der Tod reingekommen ist. Hört die Liebe nicht auf zu glauben, sondern sie glaubt selbst dann noch, wenn irgendwo der Tod schon eingetreten ist, glaubt die Liebe immer noch an die Kraft der Auferstehung. Amen. Selbst wenn in Beziehungen der Tod reingekommen ist, ich sag dir, die Liebe glaubt immer noch an Auferstehung. Sie glaubt immer weiter an Auferstehung. Und am Ende sagt 1. Korinther 13, 8, versagt die Liebe niemals. Halleluja. Die Liebe ist eine extrem wunderwirkende Kraft. Wir hatten es am Sonntag davon. Und ich möchte es auch hier heute Abend auch für alle Glory Life Schüler wirklich freisetzen. Ich glaube, dass zurzeit das wirklich Wunder im Raum sind. Wunder der Wiederherstellung von Beziehungen. Wunder der Versöhnung. Wunder, wo Kontakt wieder entsteht. Nach Jahren vielleicht. Wir hatten das Zeugnis gerade jetzt am Sonntag. Hat ja der Tobias, genau, hat es erzählt, wo Marion mit ihm letzten Dienstag gebetet hat beim Intensivabend, Wort Erkenntnis und dann gebetet für die Freundin, glaube ich, war es, die 10 Jahre lang mit ihrer Schwester keinen Kontakt mehr hatte. Und sie haben gebetet und am nächsten Tag ruft die Schwester an und spricht auf den Anrufbeantworter. Ich meine, wer da noch an Zufälle glaubt, ich weiß auch nicht. Bei dem ist auch irgendwas zugefallen. Amen. Verstehst du? Das sind Wunder der Versöhnung, das sind Wunder der Wiederherstellung. Ich habe am Sonntag das Zeugnis erzählt von dem Mörder in Amerika, mit dem ich mich unterhalten habe, und der von der Mutter seines Opfers als Sohn adoptiert worden ist und dadurch vollkommen verwandelt worden ist. Volk und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, als ich für ihn gebetet habe. Preis den Herrn, Halleluja. Weißt du, das sind Wunder der Versöhnung. Und ich sag dir auch heute Abend, wenn du dieses Video siehst oder wenn du diese Botschaft hörst, und das sind Dinge in deinem Umfeld, das sind Beziehungen in deinem Umfeld, die vielleicht zerstört worden sind vom Feind, die vielleicht entweder ja sozusagen in den letzten Zügen liegen oder die bereits gestorben sind, abgebrochen sind, Beziehungen zu Familienangehörigen, Beziehungen zwischen Ehepartnern, Beziehungen zwischen Geschwistern, wo auch immer, in Jesus Namen. Ich spreche da jetzt diese Auferstehungskraft der Liebe Gottes hinein. Ich spreche Versöhnungswunder. Ich spreche Wiederherstellungswunder. Ich spreche hinein, dass neu Kontakt kommt. Ich spreche hinein, dass neu Verständnis kommt. Ich spreche hinein, dass neue Öffnung kommt. Ich spreche hinein, dass Aussprache kommt und dass Klärungen kommen, Herr, und dass die Liebe übernimmt, Herr. In Jesu Namen. Wir glauben dafür. Halleluja. Greif es dir einfach. In Jesu Namen. Nimm es dir im Glauben. Es ist für dich. Halleluja. Und vielleicht wirst du schon morgen oder noch am selben Tag, wenn du es hörst, es kann ja auch sein, dass du es tagsüber hörst, dann noch am selben Tag erleben, was sich verändert hat. Preist den Herrn, dann schreib uns eine E-Mail. wunder@glorylife.de. Das ist nicht nur für Heilungswunder, das ist nicht nur für Finanzwunder, das ist nicht nur für Totenauferweckungswunder im Physischen, sondern das ist auch für Auferweckungswunder der Liebe, der Versöhnung, der Wiederherstellung von Beziehungen. Amen. Das passiert in der Liebe. Also lass dich übernehmen von dieser Liebe. In der Liebe nimmst du die Position Gottes ein. Amen. Das ist es. In der Liebe nimmst du die Position Gottes ein, denn Gott ist Liebe. Amen. Weißt du, nur, und ich muss auch umgekehrt sagen, nur in der Liebe nimmst du die Position Gottes ein. Weil manche sagen zum Beispiel, sind ganz schlau und die sagen, ich nehme die Position der Wahrheit ein. Und wer immer nicht meiner Wahrheit folgt, Kopf ab. Aber weißt du, es ist interessant, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus aber ist die Liebe. Das heißt, einen Weg außerhalb der Liebe gibt es nicht. Es gibt keinen Weg zum Vater außerhalb der Liebe. Eine Wahrheit außerhalb der Liebe gibt es auch nicht. Weißt du, du kannst tausendmal Recht haben, aber wenn du nicht von der Liebe Gottes übernommen und getrieben bist, dann kann es sein, dass sogar mit deinem Wissen um die Wahrheit du mehr Zerstörung anrichtest, als du Gutes tust. Weil es gibt keine Wahrheit außerhalb der Liebe. Somit gibt es auch kein Recht haben außerhalb der Liebe. Das ist auch interessant, aber es gibt kein Recht haben außerhalb der Liebe. Niemand hat Recht außerhalb der Liebe, egal was er sagt. Okay, also es gibt keine Wahrheit außerhalb der Liebe und es heißt drittens, es gibt kein Leben außerhalb der Liebe. Amen. Aber in der Liebe, was gibt es da? Leben im Überfluss. Halleluja, sag mal zu deinem Nachbarn, Leben im Überfluss. Preist den Herrn. Somit nimmst du in der Liebe grundsätzlich die Position Gottes ein. Und damit tatsächlich die Position der höchsten Autorität. Deswegen ist die Liebe die stärkste Kraft, weil sie Gott ist. Das heißt, in der Liebe nimmst du die stärkste Position ein. In der Liebe passieren die stärksten Wunder. Also in der Liebe passieren kreative Wunder. Wir von euch wussten, dass die Liebe die einzige kreative Kraft im Universum ist. Der Teufel hat nichts geschaffen im Universum. Amen. Der Teufel hat nicht gesprochen, es werde und es wurde. Gott sprach, es werde und es wurde. Und Gott ist Liebe. Amen. Alles, was der Teufel seit Erschaffung der Welt tun kann, ist kopieren, ist nachahmen, ist reagieren auf Dinge, die Gott tut und versuchen, sie irgendwie zu verdrehen oder irgendwie Trittbrett zu fahren oder sowas. Das ist das Einzige, was der Teufel tun kann. Er kann nichts aus sich selber kreieren. Nur die Liebe kreiert. Amen. Deswegen hat Gott es übrigens auch so festgelegt, dass in der ganzen Schöpfung nichts Neues gezeugt wird außerhalb eines Liebesaktes zwischen zwei Individuen. Sei es jetzt Menschen oder sei es Tiere. Es braucht immer diesen Liebesakt, um neues Leben zu zeugen. Warum? Weil die Liebe die zeugende Urkraft, die kreative Kraft ist. Außerhalb der Liebe ist es nicht möglich. Amen. Das ist einfach der Schatten davon. Und wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, dass es natürlich pervertierte Sexualität gibt und all diese Dinge. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Der Teufel hat es natürlich pervertiert. Aber das ursprüngliche Ding ist es, die kreative Kraft liegt in der Liebe. Amen. Das heißt, in der Liebe bist du positioniert für kreative Wunder. Der Teufel kann keine kreativen Wunder tun. Amen. Also, der Teufel kann vielleicht scheinbar Dinge verbessern, um an einer anderen Stelle wieder was wegzunehmen. Also deswegen hast du den Effekt, dass Leute zum Beispiel zu einem Geistheiler gehen können und sagen können, ja, hinterher waren die Schmerzen weniger und so weiter. Das kann der Teufel schon. Er bindet dich dafür an anderer Stelle, weil beim Teufel gibt es nie was umsonst. Nur Jesus hat den Preis bezahlt, deswegen gibt es nie was umsonst beim Teufel. Das heißt, er muss immer an der anderen Seite wieder irgendwas wegnehmen, weil er nichts zu vergeben hat. Ja, es ist so. Aber kreative Wunder kann er von vornherein nicht tun. Der Teufel kann auch keine Toten auferwecken. Er kann keine neuen Organe kreieren. Er kann nicht Metall in Knochensubstanz verwandeln. Das kann er nicht, weil er nicht kreativ ist. Nur Gott ist kreativ. Der Teufel kann nur kopieren. Der Teufel kann nur Trittbrett fahren. Der Teufel kann nur reagieren. Deswegen ist es so gut. Weißt du, in der Liebe brauchst du niemals auf den Teufel zu reagieren. Die Liebe reagiert nicht auf den Teufel, weil sie genau weiß, dass der Teufel der Reagierer ist. Die Liebe agiert immer. Die Liebe ist immer der aktive Teil. Warum? Weil die Liebe agiert aufgrund dessen, was sie den Vater und was sie Jesus tun sieht. Jesus hat gesagt, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Wenn er es den Vater tun sah, dann hat er es getan. Wenn er es den Vater nicht tun sah, hat er es nicht getan, egal wie verrückt es vielleicht für die Leute erschien, dass er es nicht getan hat. Zum Beispiel, bevor er Lazarus auferweckt hat, ist er erstmal 2 Tage nicht hingegangen, obwohl er wusste, dass er schwer krank war. Amen. Jeder andere Mensch hat gesagt, ja, warum? Er hört doch, dass der Lazarus todkrank ist, warum geht er nicht hin? Und das Wort sagt, ja, Jesus ließ sich einfach noch mal ein paar Tage Zeit. Amen. Weil er nicht reagierte auf irgendetwas, was der Teufel tat, sondern er agierte aufgrund dessen, was Gott ihm zeigte. Das macht den Unterschied. Darin liegt die Power. Du agierst aufgrund dessen, was dir die Liebe sagt. Zu viele Christen haben diese Vorstellung, wenn der Teufel irgendwas tut, dann müssen wir reagieren. Ich sage, der Pustekuchen, was muss ich reagieren auf den Teufel? Das ist doch ein besiegter Feind, was muss ich reagieren auf das, was der tut? Ich agiere aufgrund dessen, was Gott tut. Was ich Gott tun soll, das tue ich. Wenn Gott irgendwas tut, okay, dann tue ich es auch, aber nicht deswegen, weil der Teufel was tut. Sondern ich tue es dann deswegen, weil Gott was tut. Verstehst du? Die Liebe versetzt dich in diese Position der Herrschaft. Die Liebe versetzt dich tatsächlich in die Position der Autorität. Das verstehen viele nicht und sie denken, die Liebe wäre eigentlich eher sowas, ja, für Schwache so. Oder wäre sowas Schwaches halt. Ja, da wird es dann irgendwie so, ja, die Liebe. Und dann hast du so ein Bild vor Augen, ja, die rechte Wange hinhalten und dann haut er da noch eins drauf und dann haut er da noch eins drauf und so weiter. Und dann, ja, und sicherlich, verstehst du, manchmal ist es tatsächlich so, dass es stärker ist, jemand dir nochmal eine runterhauen zu lassen, als zu reagieren. Und zwar einfach deswegen, weil du den Vater genau das tun siehst. Manchmal ist es vielleicht auch was ganz anderes, was du den Vater tun siehst. Amen. Also einmal hat Jesus kein Wort geantwortet und ein anderes Mal wieder hat er gesagt, wer bist du getünchte Wand oder so ähnlich. Ne? Oder ihr seid von unten, ich bin von oben und solche, einfach solche verbindenden, freundlichen Worte, die jeden Religiösen begeistern. Aber dann wieder hat er gar nichts gesagt. Dann haben sie ihn geschlagen vor dem Hohenpriester und er hat gar nichts gesagt. Er hat nur das getan, was er den Vater tun sah. Halleluja. Wie viele wollen wirklich in dieser Stärke einer geistlichen Persönlichkeit hervorkommen? Also eine geistliche Persönlichkeit ist für den natürlichen Menschen nicht unbedingt einzuschätzen. Damit vielleicht auch nicht für deinen eigenen natürlichen Menschen. Vielleicht bist du irgendwann mal selber für dich selber nicht mehr einzuschätzen. Ja, weil du übernommen bist von der Liebe Gottes. Und du tust etwas übernommen von der Liebe Gottes und hinterher sagst du, warum habe ich jetzt eigentlich das gemacht? Aber du spürst, ja, das ist das, was Gott tun will. Und ein anderes Mal tust du was ganz anderes und denkst, warum habe ich jetzt das gemacht? Amen. Der natürliche Mensch, 1. Korinther 2, 14, der natürliche Mensch kann nicht erkennen, was des Geistes Gottes ist, sondern es ist ihm eine Torheit. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst wird aber von niemand beurteilt, das heißt nicht vom natürlichen Menschen. Und das ist der Geistliche ist, der sich in Liebe positioniert. Amen. Sag mal, ich positioniere mich in Liebe. Halleluja. Und damit sind die größten Wunder für dich vorbereitet. Ja, diejenigen, die an mich glauben, hat Jesus gesagt, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Die Wunder der Liebe sind die größten Wunder, die überhaupt passieren können. Und Jesus hat uns dafür bestimmt, die Wunder zu tun, die er getan hat und noch größere darüber hinaus. Weil er zum Vater gegangen ist aus Liebe und jetzt uns das Feld überlassen hat. So wie du vorher gehört hast. Er hat jetzt dir das Erbe gegeben und hat gesagt, so, und jetzt machst du. In Abhängigkeit von mir, im Aufschauen auf mich, aber jetzt machst du, jetzt nimmst du es in die Hand. Halleluja. Aus dem Strom, den ich dir gebe. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. Was gewinnt ein Liebender? Was gewinnt ein Liebender? Was gewinnst du, wenn du dich für die Liebe entscheidest? Ich sage dir, was du gewinnst. Du gewinnst zum einen die Gewissheit, dass Gott mit dir ist. Das ist das Erste, was du gewinnst. Du gewinnst die Gewissheit, dass Gott mit dir ist. Ja, das heißt, in 1. Johannes 3, Vers 13 heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Ja? In Vers 18 heißt es dann, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, beziehungsweise ich muss Vers 17 anfangen, heißt es, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und dann sagt er, hieran, also daran, dass wir lieben, nicht mit Worten, sondern in Tat und Wahrheit, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Das heißt, in der Liebe hast du die Gewissheit, dass Gott mit dir ist. Außerhalb der Liebe hast du vielleicht mal mehr die Gewissheit, mal weniger. Aber wenn du dich definitiv in der Liebe Gottes birgst und in der Liebe Gottes positionierst, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott mit dir ist, für dich ist, dass er hinter dir steht, dass dein Herz Frieden haben kann. Amen. Wie viele wollen im Frieden leben? Halleluja. Das ist unsere Bestimmung. Also du gewinnst diesen Frieden. Das Zweite, was du gewinnst in der Liebe, ist, du gewinnst die unendliche, ewige Freude in Gott. Eben weil du weißt, dass Gott mit dir ist, hast du immer und in jeder Situation unendliche Freude. Du hast sogar unendliche Freude in Situationen, wo du vielleicht vom Natürlichen her niemals unendliche Freude haben würdest. Ja, weil in dir eine ewige Quelle ist, als Liebender ist in dir eine ewige Quelle und du weißt, im Endeffekt setzt sich diese ewige Quelle durch, die Liebe versagt nicht, der Sieg ist vorprogrammiert, also kannst du dich jetzt schon mal ein bisschen freuen. Freut euch und hüpft, hat Jesus gesagt. Sogar dann, wenn sie alles Mögliche, Böse, Üble und so weiter über euch lügnerisch reden. Freut euch und hüpft. Halleluja, denn ihr qualifiziert euch gerade schon wieder für die nächste Stufe. Preist den Herrn. Durch die Liebe, wir sind dabei, was gewinne ich durch die Liebe? Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer. Durch die Liebe wirst du eins mit dem tiefsten Herzen von Gott selbst. Du musst eins verstehen, und damit möchte ich dich heute Abend noch ein bisschen reinführen. Du musst eins verstehen, die Liebe ist nicht etwas, was Gott erfunden hat, sozusagen, als er den Menschen geschaffen hat, als Beispiel. Sondern Gott ist ja Liebe. Das heißt, die Liebe bestand bereits vor Grundlegung der Welt in Gott, in seinem Herzen. Jetzt ist es ja so, Liebe kann nur sich oder Liebe ist nur Liebe, wenn sie sich austauscht, richtig? Also ich sage mal, Liebe ohne ein Subjekt der Liebe oder Objekt der Liebe ist keine Liebe. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich sitze den ganzen Tag allein, ich sehe niemand, ich höre niemand und so weiter, aber ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe. Also Liebe setzt sich ja frei, wenn Personen miteinander zu tun haben. Gut, du kannst sagen, ich liebe meine Katze, okay, das ist dann auch aber ein Gegenüber. Ja. Das ist zwar ein bisschen schwach, wenn du nur deine Katze liebst und sonst niemand. Gibt's auch, ja. Ich habe mal jemanden kennengelernt, die hat wirklich mir erzählt und hat gesagt, meine Berufung von Gott ist es, die Katzen zu retten. Und sie hat wirklich ihr ganzes Leben dafür gegeben. Die hatte die ganze Wohnung voller Katzen. So wie wir auf die Straße gehen und Seelen retten, so ist sie wirklich buchstäblich auf die Straßen gegangen und hat einsame Katzen gerettet. Oder Streunende oder was auch immer. Das war ihr ganzer Job. Wenn die ist mit dem Auto irgendwo rumgefahren, wenn die irgendwo eine Katze am Straßenrand gesehen hat, wo sie dachte, die ist herrenlos, sofort gestoppt, Katze eingeladen. Ja, wirklich. Das war interessant. Die hatte sich danach zu Jesus bekehrt, aber sie war noch nicht ganz erneuert. Sie hat irgendwie noch nicht ganz verstanden, dass es dann da ein Shift gibt, dass für Gott Menschen doch noch ein bisschen wichtiger sind als Katzen. Aber sie war tatsächlich genauso missionarisch und genauso entschieden und genauso suchend, das Verlorene zu retten, wenn es um Katzen ging, wie Gott suchend ist, wenn es um verlorene Menschenseelen geht. Also es ist halt einfach ein kleiner Twist. Aber du weißt ja, der Teufel ist halt immer, der twistet das Ganze immer ein bisschen. Aber eins ist auf jeden Fall klar. Die Liebe hat immer ein Gegenüber. Schau. Und die Liebe war immer in Gott. Wie ist das möglich? Gott war ja alleine am Anfang. Nicht ganz. Amen. Er war von Anfang an und immer drei. Drei in eins. Ein Gott, aber drei Personen. Drei Personen in Gott. Drei Personen im Herzen Gottes. Und deswegen war es von Anfang an so, dass tatsächlich im Herzen Gottes oder in Gott selber es ein beständiges Liebesgeschehen gab, bevor überhaupt ein Mensch erschaffen wurde. Also die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ist ewig. Es ist eine ewige Liebesbeziehung. Jesus hat es gesagt in Johannes 17, Vers 24, sagt er, du Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also bevor überhaupt die Welt erschaffen wurde, hat der Vater bereits den Sohn geliebt und hat der Sohn den Vater geliebt und war der Heilige Geist beteiligt an dieser Liebesbeziehung, an diesem göttlichen Liebesdreieck. Amen. Sichtbar hier auf dieser Erde wurde dieses göttliche Liebesgeschehen erst mit dem Kommen von Jesus. Da wurde es sichtbar, aber es war immer da. Jesus sagt, Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Bevor Jesus kam hier auf die Erde, wusste das keiner. Als er dann schlussendlich kam und den Leuten gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes und mein Vater liebt mich und ich liebe ihn und er hat mich schon vor Grundlegung der Welt geliebt, da war das der größte Schock für die Menschen damals. Und der allergrößte Schock war es für die Religiösen. Die haben gesagt, was machst du? Du machst dich zum Sohn Gottes, du machst dich zu Gott selber, du stellst dich auf eine Stufe mit Gott. Und Jesus hat eigentlich nichts anderes getan, als eigentlich dieses göttliche Liebesgeschehen zwischen Vater und Sohn, das vor Grundlegung der Welt immer da war, den Menschen offenbar zu machen. Man könnte auch so sagen, das Evangelium eigentlich ist eigentlich die Offenbarmachung des göttlichen Liebesgeschehens im Herzen Gottes zwischen Vater und Sohn. Anders ausgedrückt, weil manche Menschen, wenn du mit Menschen redest, sagen ja manche Leute, ich habe irgendwie Schwierigkeiten mit der Dreieinigkeit, ich verstehe das nicht. Warum Gott drei in eins? Warum Dreieinigkeit? Ich sagte, es kann gar nicht anders sein. Amen. Die Offenbarung der Dreieinigkeit ist eine direkte Folge der Offenbarung des Evangeliums, weil das Evangelium diese innergöttliche, ich nenne es mal Liebesaffäre, offenbar macht, die vor Grundlegung der Welt immer abgegangen ist. Jetzt kannst du mal die Folie anwerfen. Schauen wir uns mal bildlich an. Schauen wir uns mal das Herz Gottes bildlich an. Halleluja. Hallo. Sogar auf dem Klo, oder was? Okay, es wird kommen. Ich spreche einfach weiter, weil das spielt keine Rolle. Ich erkläre es dir weiter. In diesem Herzen Gottes hast du den Vater, du hast den Sohn und du hast den Heiligen Geist. Amen. Vor Grundlegung der Welt waren diese drei Personen und sie standen in einer innergöttlichen, ich sag mal, Liebesaffäre oder Liebesbeziehung zueinander. Amen. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater und der Heilige Geist ist derjenige, der sozusagen diese Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn, kannst du sagen, befeuert, anfeuert und dann wiederum uns gegenüber, da haben wir es, uns gegenüber sichtbar macht. Amen. Hier hast du das Herz Gottes oder eigentlich die Person Gottes ist oben. Ja? Das ist das große Herz. Das große Herz ist Gott. Ja? Das große Herz ist Gott und du hast drei Personen in diesem großen Herzen. Du hast den Vater, du hast den Sohn und du hast den Heiligen Geist. Ja? Und der Vater liebt den Sohn. Das ist der Pfeil vom Vater zum Sohn. Der Sohn liebt den Vater. Das ist der Pfeil vom Sohn zum Vater. Und der Heilige Geist, das ist der Pfeil, der von unten nach oben geht. Der Heilige Geist, könnte man so sagen, liebt die Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Amen, der ist sozusagen der Vermittler, der ist die Power, der ist das Feuer, der ist die Person, die einfach diese Liebesbeziehung anfeuert. Das Wort sagt, dass der Heilige Geist nichts für sich selber will, sondern dass er nur möchte, dass der Vater und dass der Sohn groß herauskommen sozusagen. Ja? Johannes 16 ist das, glaube ich, pass auf. Johannes 16, Vers 13 bis 15 heißt es vom Heiligen Geist, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, also Jesus, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen und dann sagt er wieder, alles, was der Vater hat, ist mein, darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Mit anderen Worten, der Heilige Geist nimmt vom Vater und nimmt vom Sohn und er verkündigt es uns und das ist das kleine Herz, wir sind das kleine Herz da unten, nämlich die Söhne der Herrlichkeit. Amen. Die Söhne Gottes, die durch Jesus, durch das Evangelium gezeugt sind. In ihnen beginnt sich mehr und mehr diese innergöttliche Liebesaffäre sozusagen abzubilden. Und der Heilige Geist ist die vermittelnde Kraft, das kannst du sehen, das ist der Pfeil nach unten, das ist der Heilige Geist. Das war Pfingsten, da hat es begonnen. Da kam der Heilige Geist von oben, direkt aus dem Herzen Gottes nach unten auf die Jünger, hat sie erfüllt und hat sie damit mit hineingenommen in das Herz Gottes direkt. Das ist der Hammer. Er hat dich mit hineingenommen sozusagen in das intimste Innere des Herzens Gottes. Ja, er hat dich sogar, kannst du sagen, zu einem Teil des Herzens Gottes gemacht, weil du nämlich durch das Erlösungswerk von Jesus jetzt im Sohn bist. Du bist Sohn, so wie Jesus Sohn ist. Das heißt, du bist im Sohn. Das heißt, deine Position sozusagen im Herzen Gottes durch den Heiligen Geist ist die Position des Sohnes. Du bist tatsächlich in diese Position hineingekommen. Also ich habe das mal so in der Vision gesehen, da habe ich Jesus gesehen, der so neben mir stand und ich wusste einfach, ich bin eins mit ihm, er ist eins mit mir, ich bin eins mit ihm und dann habe ich gesehen, wie Jesus mich in dieser Vision so zum Vater genommen hat und dann zum Vater gesagt hat, hey, das ist mein Freund, das ist, mit dem bin ich eins. Ja? Und dann hat der Vater mich angeschaut und hat gesagt, genau, ich sehe nur Jesus in dir. Ich sehe den Sohn in dir. Die gleiche Liebe. Weißt du, deswegen hat Jesus gesagt, Vater, ich möchte, dass die ganze Welt erkennt, das ist Johannes 17, Vers 23, ich möchte, dass die ganze Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Amen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist nimmt uns tatsächlich hinein. Weißt du, das ist der Hammer. Weißt du, das ist so ein gewaltiges Vorrecht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Verstehst du? Stell dir das vor. Vor Grundlegung der Welt gab es dieses Liebesgeschehen. Weißt du, das, was da im Herzen Gottes immer abging, war extreme Power. Deswegen musste Gott immer dreieinig sein. Und deswegen musste Gott sich als der dreieinige Gott offenbaren. Und deswegen ist auch der dreieinige Gott der wahre Gott. Amen. Weil nur der kann der Gott der Liebe sein. Nur der kann Liebe haben. Nur in dieser Personalität der drei Personen kann Liebe fließen. Aber diese Liebe, die floss seit vor Grundlegung der Welt, diese Liebe hat Jesus, als er hier auf diese Erde kam, den Menschen offenbart. Und ich sag dir was, dafür haben sie ihn gekreuzigt. Genau dafür haben sie ihn gekreuzigt. Sie haben ihn für nichts anderes gekreuzigt. Sie haben ihn nicht gekreuzigt dafür, dass er ein paar Kranke geheilt hat oder so. Sie haben ihn nicht für seine Lehren gekreuzigt. Sie haben ihn nicht mal dafür gekreuzigt, was er sich, dass er gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt oder sonst irgendwas. Also nimm irgendeine Aussage, dafür haben sie ihn nicht gekreuzigt, sondern am Ende haben sie ihn dafür gekreuzigt, dass er gesagt hat, hey, ich bin ein Teil direkt im Herzen Gottes. Ich bin da drin. Ich bin die Offenbarung der Liebe des Sohnes zum Vater und ich bin die personifizierte Offenbarung der Liebe des Vaters zum Sohn. Amen. Ich bin derjenige. Das hat die Religiösen rasend gemacht. Amen. Du kannst es sehen, die haben gezetert. Du kannst es richtig hören, so den. Du kannst den Tonfall hören, ja. Johannes 10, 33 zum Beispiel. Du machst dich zu Gott. Was denkst du, wer du bist? Ja. Was denkst du eigentlich überhaupt, wer du bist? Und er hat gesagt, wo ist das Problem, wenn ich sage, dass ich Gottes Sohn bin? Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ihr seid Götter? Ja. Was ist das Problem, wenn ich mich auf diese Stufe stelle? Verstehst du? Heute ist es nichts anderes. Ist ja nichts anderes. Heute genau das Gleiche. Weißt du, wenn du die Position einnimmst eines Sohnes der Herrlichkeit, das ist das, was der religiöse Geist am allerwenigsten verputzen kann. Das ist das, was sie nicht ertragen können. Weißt du, ein bisschen Religion spielen, ein bisschen fromme Rituale, ein bisschen fromme Zeremonien, damit hat niemand ein Problem. Das kannst du ja sehen. Schau, die Welt, weißt du, Leute, die vollkommen säkular sind, die überhaupt kein Glauben an Gott haben, die haben weniger ein Problem damit, wenn, was weiß ich, Tausende von Muslimen als Beispiel ihre Zeremonien machen und sich auf dem Teppich runterwerfen und fünfmal am Tag gehen Mekka beten. Damit haben sie gar nicht das große Problem. Aber wenn einer aufsteht und sagt, hey, ich bin ein Sohn Gottes und dann noch vom Vater bestätigt wird durch Zeichen und Wunder bis hin zur Totenauferweckung, dann fängt das große Problem an. Das ist interessant. Verstehst du? Deswegen haben sie Jesus gehasst. Und gut, der Vater hat ihn bestätigt. Das kam dann noch dazu. Hätte er nur einfach irgendwas erzählt, wäre es auch nicht so das Problem gewesen für sie. Hätte er einfach nur irgendwas erzählt, hätte sie gesagt, das ist ein Idiot und so weiter. Aber weißt du, es ist interessant, je mehr Wunder bei Jesus passiert sind, umso mehr sagten sie, der muss weg. Und als schließlich Lazarus aufstand, nach 4 Tagen von den Toten, da war was los. Da heißt es sofort, und sie wollten ihn umbringen. Sofort, da haben sie gesagt, so, jetzt wird's zu heiß. Jetzt wird dieser Anspruch, den Jesus erhebt, tatsächlich so real, dass wenn wir jetzt nicht eingreifen, dann können wir den Durchmarsch nicht mehr verhindern. Yes. Amen. Und deswegen sind sie aufgestanden. Sagt, wenn wir jetzt nicht eingreifen, jetzt ist der Lazarus aufgestanden, nach 4 Tagen von den Toten auferstanden. Wenn wir jetzt nicht eingreifen, dann ist der Durchmarsch nicht mehr zu verhindern. Und dann sagen am Ende alle noch, ja stimmt, das ist ja wirklich ein Sohn Gottes. Ja, wirklich Gottes mit ihm. Und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Weil damit wäre es vorbei mit ihrem religiösen Zeug. Halleluja! Preist den Herrn und so ist es. Und so ist es auch heute noch. Genau so ist es auch heute noch. Also durch dich kommt eine Offenbarung der innergöttlichen Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn in diese Welt. Und diese Welt und insbesondere die religiösen Geister sind schockiert. Es hat sich nichts geändert, in 2000 Jahren hat sich nichts geändert. Weißt du, ob Deutschland von seiner Kultur und Tradition her ein sogenanntes christliches Land ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Es hat sich am Grundsatz hat sich nichts geändert, bis heute nicht. Die Methoden sind vielleicht heute ein bisschen anders. Wir haben jetzt nicht mehr Kreuzigung, also jedenfalls nicht im Physischen, wir haben andere Methoden. Halleluja. Aber weißt du, du nimmst deine Position ein. Amen. Du nimmst deine Position ein. Also der erste Aspekt dieser innergöttlichen Liebesbeziehung sind eigentlich drei Aspekte im Wesentlichen. Der erste Aspekt ist, der Vater liebt den Sohn. Das musst du ganz tief in dich aufnehmen. Der Vater liebt den Sohn. Bist du ein Sohn? Wenn du ein Sohn bist, dann gilt Markus 1, Vers 11 für dich. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Amen. Ich habe es dir gerade eben vorgelesen. Jesus hat es gesagt. Er hat gesagt, Vater, du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Wenn Gott, der Vater, uns so liebt wie Jesus, dann sagt er über dir, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und das ist vollkommen egal, ob das irgendjemand passt oder nicht, oder ob irgendjemand es gut findet oder nicht, ob irgendjemand dich gut findet oder nicht, spielt keine Rolle. Gott hat gesagt, ich finde dich super gut, ich finde dich genial, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Halleluja! Freust du dich ein bisschen vielleicht? Halleluja! Preis den Herrn! Halleluja! Weißt du, und der Heilige Geist, und der ist hier heute Abend, der Heilige Geist ist hier und macht diese Realität für dich lebendig. Der Heilige Geist ist der Vermittler, das ist die dritte Person, das ist der Vermittler dieser Realität. Er macht in dir diese Realität lebendig. Deswegen heißt es auch, der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist ist dafür da, weißt du, der Heilige Geist redet nicht aus sich selbst, ich habe es gerade gesagt, er redet nicht aus sich selbst, sondern er ist die ganze Zeit dafür da, um diese Realität zwischen Vater und Sohn offenbar zu machen. Das heißt, du kannst die Stimme des Heiligen Geistes sehr leicht von der Stimme des Teufels unterscheiden. Die Stimme des Heiligen Geistes sagt dir, du bist der geliebte Sohn des Vaters. Und zwar ganz egal, ob du Mann oder Frau bist, ja? Du bist, hier gibt es einen Sohn und da sind die Frauen und die Männer genauso drin, ja. Also der Heilige Geist, er wird immer das bezeugen. Er wird dir immer sagen, du bist sein geliebter Sohn. Wenn eine andere Stimme kommt und dir sagt, du bist nichts und du hast es verpasst und du bist ausgeschlossen vom Bürgerrecht Gottes und überhaupt sei froh, wenn du noch in den Himmel kommst oder irgend sowas, dann ist es ein anderer Geist. Man nennt ihn den Verkläger der Brüder. Amen. Du bist sein geliebter Sohn. Oh, Halleluja. Und seine Tochter, wenn es dir hilft. Amen. Aber du bist geliebt. Gott ist mit dir, Gott ist für dich. Der Heilige Geist ist die ganze Zeit dabei, das in uns hineinzupflanzen. Und ich sage dir, diese Liebe, die da im Herzen Gottes passiert, ist gewaltige Power, ist gewaltige Energie. Weißt du, im Herzen Gottes, das pulsiert. Im Herzen Gottes, das ist nicht einfach nur so, ja, okay, der Vater liebt den Sohn, ja, doch, der gefällt mir ganz gut. Der ist, ja, und der Sohn, ja, doch, Vater, ich finde dich eigentlich auch cool und so. Weißt du, ne, weißt du, das ist heiß, das ist schon, deswegen habe ich gesagt, eine göttliche Liebesaffäre, das ist richtig heiß. Nur, dass es eben nicht eine Affäre in dem Sinn ist, dass sie nur kurz dauert, so ganz schnell aufgeflackert und dann wieder zu Ende, sondern es ist eine Affäre, die bereits seit Ewigkeiten läuft und die in alle Ewigkeiten nicht aufhören wird. Halleluja! Amen. Und du bist durch Jesus in dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, in dem Moment, wo du Jesus aufgenommen hast, bist du direkt hineinversetzt worden in dieses Herz Gottes, hineinversetzt worden in diese göttliche Liebesaffäre, hineinversetzt worden in diesen Strom, der da fließt zwischen Vater und Sohn, in diese Power. Schau dir an, was am Kreuz passiert ist, als Jesus starb im Gehorsam dem Vater gegenüber. Da bebte die Erde, da zerrissen die Felsen, da gingen die Gräber auf, da hat sich Power freigesetzt. Amen. Power der Liebe. Der Vater konnte nicht einfach nur zuschauen, sondern der Vater hat gesagt, wow, schau mein Sohn, was er tut im Gehorsam. Schau mal, wie er durchgeht. Schau mal, boah, ich liebe ihn. ja. Und so liebt er dich. Halleluja. Und er wünscht sich nicht so sehr, als dass du dich positionierst in dieser Liebe, dass du deinen Platz einnimmst in dieser göttlichen Liebesaffäre. Preis den Herrn, wie machst du das? Pass auf, stehen wir mal auf, machen wir es mal zusammen. Ich mache jetzt eine Aktivierung, Halleluja. Heute Abend machen wir eine Aktivierung der Liebe Gottes in uns. Eine Aktivierung dieser Liebe Gottes in uns. Preis den Herrn. Weißt du, mach dir bewusst, das Erste, was du tust, ist, du machst dir bewusst, du bist tatsächlich in Jesus hineinversetzt in diesen allerintimsten, allerengsten Kreis in Gott selber. Also intimer geht's nicht. Intimer als innerhalb der Dreieinigkeit geht's nicht. Das ist der intimste Ort Gottes. Das ist das, was seit vor Grundlegung der Welt immer das Herz Gottes war, was er immer war, was bis vor 2000 Jahren nicht offenbart war, was jetzt aber offenbart worden ist. Aber er war das immer. Und durch die Gnade Gottes in Jesus, durch das Evangelium, bist du jetzt hineinversetzt in dieses Herz Gottes. Und zwar genauer gesagt, du bist hineinversetzt in den Sohn. Du bist in Christus. Sag mal, ich bin in Christus. Sag mal, ich bin in Jesus. Ja, du bist im Sohn. Du positionierst dich also im Sohn. Du hast dich positioniert im Sohn. In dem Moment, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, wo du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, hast du dich positioniert im Sohn. Und somit kannst du jetzt deinen Platz im Herzen Gottes einnehmen, im Sohn. Du kannst dir bewusst machen, gerade jetzt, jawohl, ich bin in derselben Position, in der Jesus ist. Ja, das, was ich in dieser Vision gesehen habe, wo Jesus mich zum Vater genommen hat und plötzlich war nicht mehr ich einfach nur ich, sondern plötzlich war ich einfach in der Position von Jesus. Und die Beziehung des Vaters zu mir war die gleiche Beziehung wie die Beziehung des Vaters zu Jesus. Amen. Halleluja, weil ich im Sohn bin und weil du im Sohn bist. Also schließ einfach mal deine Augen und stell dir das einfach mal vor, dass du in Jesus vor den Vater gehst. In Jesus zum Vater gehst. Halleluja. In Jesus. Du bist in Jesus. Halleluja. Und jetzt sagt der Vater dir, und er sagt das, weißt du, mit der ganzen Power seiner ewigen Autorität und dem ganzen Feuer des Heiligen Geistes, seiner ewigen Liebe zum Sohn, sagt er jetzt zu dir, jetzt in diesem Moment, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Halleluja. Und er sagt es nicht nur, sondern begleitet von seinen Worten ist dieses Feuer des Heiligen Geistes. Begleitet wird es mit diesem Feuer des Heiligen Geistes. Begleitet wird es mit dieser unendlichen Liebespower, also die am Kreuz zum Höhepunkt gekommen ist, wo die Erde gebebt hat und wo die Felsen zerrissen sind und wo die Gräber aufgegangen sind. Es wird bestätigt mit dieser extremen Power, gerade jetzt in dir. Halleluja. Uiuiui, spür mal rein. Puh. Oi. Shababa. Halleluja. Halleluja. Und du lässt einfach dieses Feuer der Liebe vom Vater zum Sohn in dir entzündet werden durch den Heiligen Geist. Du lässt einfach diese Flamme vom Heiligen Geist entzündet werden. Diese Flamme, wo du sagst, ich liebe dich, Vater. Und wo der Vater sagt, ich liebe dich. Weißt du, Gott liebt dich nicht einfach nur so ein bisschen, sondern ich sag dir was, er ist geradezu besessen von Liebe von dir. Er ist geradezu besessen von Liebe von dir. Man könnte so sagen, er hat dich zum Fressen gern. Also das ist eine unendliche Kraft der Liebe. Halleluja. Also, und deswegen bist du auch nie mehr allein, deswegen bist du auch nie mehr schutzlos, deswegen bist du auch nie mehr irgendwie einfach nur irgendwelchen Dingen ausgeliefert, sondern du stehst direkt in diesem Feuer seiner Liebe. Du stehst direkt unter diesem Scheinwerfer, an dem du ständig beschienen wirst mit dieser Realität und wo Gott in dein Herz hineinspricht und sagt, jawohl, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Ich habe dich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ja, im Sohn habe ich dich geliebt. Das ist eine ewige Liebe. Diese selbe Liebe, die das ganze Universum geschaffen hat. Diese selbe Liebe ist in dir und ist für dich und geht vom Vater aus zu dir. Schließ nochmal deine Augen, mach dir das bewusst. Halleluja, weißt du, das ist extreme Power gerade jetzt. Wenn du das bewusst machst, diese Realität bewusst machst. Uiuiuiui. Da kannst du dich verschütteln, weißt du. Das ist tatsächlich mehr als noch, als du, wenn du in die Steckdose rein langst mit dem Draht. Halleluja. Da ist diese unendliche Liebeskraft auf dich gerichtet. Du bist im Zentrum der Aufmerksamkeit seiner Liebe. Du bist im Zentrum seiner Gunst. Gott ist für dich. Du bist sein geliebter Sohn. Er hat überhaupt kein Problem, wenn du diese Position in dieser Welt einnimmst. Im Gegenteil, genau in dem Moment, wo du diese Position in ihm einnehmen wirst, wird er dich bestätigen. Und zwar, wenn es notwendig ist, durch Zeichen und Wunder und machtvolle Taten bis hin zur Totenauferweckung. Er hat damit kein Problem. Er wird dich bestätigen in dem Moment, wo du einfach diese Position einnimmst, wo du dazu stehst, jawohl, ich bin dieser Sohn Gottes, jawohl, ich bin dieser vielgeliebte vom Vater, jawohl, ich bin der, für den Gott ist und mit dem Gott ist. Und deswegen gibt es für mich keinen Grund, mich vor irgendjemand oder für irgendetwas zu fürchten oder auf irgendetwas oder auf irgendjemand zu reagieren. Es gibt keinen Grund für mich, irgendetwas anderes zu tun, außer mich auszurichten auf das Herz meines Vaters, außer mich zu bergen im Herzen seiner Liebe, außer mich bescheinen zu lassen von seiner Liebe, außer die Kraft der Liebe im Heiligen Geist durch mich durchfließen zu lassen, immer wieder neu. Oh, uiuiui, da kommt's. Jesus, Halleluja. Vater, Halleluja. Oh. Also, du hast den stärksten Vater. Du hast den stärksten Vater. Das ist nicht nur irgend so einer, sondern du hast den stärksten Vater. Da ist es unendliche Power. Halleluja. Weißt du, das ist wie wenn dir der Vater selber die Hand auflegt, aber mehr noch, weißt du, der Strahl seiner Liebe geht mitten durch dich hindurch, weißt du, und er nimmt alles weg, was nicht dazu gehört, jede Angst, jede Furcht, jede Unsicherheit, der brennt einfach alles weg, der vollstreckt den Bann an all dem, was nicht zu dir gehört, an all dem, was nicht zu dir als Sohn Gottes, als Sohn der Herrlichkeit, als kühner, als starker Sohn gehört, er fegt es einfach weg. Puh. Gerade jetzt passiert es. Du wirst verwandelt. Du hast heute gehört, Angst und so weiter gehört nicht mehr zu dir. Gerade jetzt wird es weggenommen, weil die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Amen, es treibt es aus, verstehst du? Nicht nur die vollkommene Liebe ersetzt die Furcht, sondern es treibt sie aus. Da ist Power. Woo. Schicke die in den Himmel rein. Schick dir die in den Himmel rein. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Also deswegen hat der Sohn allen Grund zur Freude. Weißt du, der Sohn weiß, wann immer es notwendig ist, sind Legionen von Engeln bereit, für ihn zu streiten. Legionen von Engeln, gib dir das. Legionen von Engeln sind bereit, für dich zu streiten. Also wovor fürchtest du dich? Vor irgendeinem paar Hanseln von Dämonen oder was? Halleluja. Oder gar vor Menschen? Vor vergänglichen Menschen? Oh mein. Oder noch schlimmer, vor vergänglichen Spinnen? Nein! Raus damit, mit diesen Ängsten. Ja, auch jede Phobie, jede Angst, weißt du, alles, was irgendwo tief in deiner Seele sitzt. Gerade jetzt, in dem Namen Jesus, ich befehle, dass es jetzt rausgeht, auch am Video. Du wirst sehen, wenn du jetzt das einfach zulässt und in diese Aktivierung mit reingehst, du wirst sehen, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Damit auch jeden Geist der Furcht, damit auch jede Phobie, damit jede Angst, damit jede Unsicherheit, damit alles, was immer dich hindern kann, daran deinen Stand einzunehmen, in voller Kühnheit, so wie Jesus seinen Stand eingenommen hat. Uiuiui. Und du gehst einfach durch. Halleluja. Und der Weg ist für dich bereitet. Du gehst den Weg der Liebe. Du gehst den Weg, den Jesus gegangen ist. Halleluja. Ja, du gehst auch durch das Kreuz hindurch. Du bist kein Religiöser, der vom Kreuz nur redet und drumherum marschiert und sich davor drückt die ganze Zeit, sondern du gehst hindurch, weil du weißt, am Ende ist der Sieg. Halleluja. Am Ende siegt die Liebe. Am Ende triumphiert die Liebe. Am Ende ist das der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Halleluja. Halleluja. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja. Es ist die Power der Liebe in dir. In Jesu Namen. Nimm es für dich. Ergreif es für dich. Da ist es. Du hast es. Und du kannst es. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Wow. Wow. Wow. Auch im Wohnzimmer, da wo du bist vielleicht, am Video. Im Wohnzimmer, die Liebe Gottes ist so mächtig hier. Die ganze Atmosphäre ist durchdrungen jetzt gerade. Also es ist wie so ein Pritzeln, es ist wie ein Feuer. Feuer, das im ganzen Raum ist. Also ich kann das so sehen. Es ist wie wenn der ganze Raum so mit Feuer, weißt du, wie wenn alles brennt. Da brennt ein Feuer der Liebe in dir. Jesus. Es brennt einfach. Stärker als alles andere. Du bist dieser Sohn. Du bist, wie er ist in dieser Welt. Du bist, wie Jesus ist in dieser Welt. Du bist eine Offenbarung des Herzens Gottes. Du bist ein Teil, man kann es sogar so sagen, du bist ein Teil der Offenbarung der Dreieinigkeit an diese Welt. Nicht, dass du die Dreieinigkeit per se bist, sondern du hast daran teil, dass tatsächlich das Geschehen in der göttlichen Dreieinigkeit hier auf dieser Welt sichtbar werden kann. So muss es ausdrücken. Ja? Es kann tatsächlich sichtbar werden durch dich in dieser Welt. Die Dreieinigkeit kann sichtbar werden durch dich in dieser Welt. Der Heilige Geist wird sichtbar durch dich in dieser Welt. Die Kraft der Liebe wird sichtbar durch dich in dieser Welt. Die Tatsache, dass du vom Vater unendlich geliebt bist als Sohn, wird sichtbar in dieser Welt. Die Liebe des Vaters zum Sohn wird sichtbar in dieser Welt. Und auch die Liebe des Sohnes zum Vater wird sichtbar in dieser Welt durch dich. Das Herz Gottes wird sichtbar in dieser Welt durch dich. Ist das nicht wunderbar? Also das ist die Bestimmung der Söhne der Herrlichkeit. Das Herz Gottes an diese Welt zu offenbaren. Und du bist ein Teilhaber davon. Amen. Amen. Halleluja. Geben wir mal wirklich Jesus die Ehre für all das, was er getan hat. Weißt du, vor 2000 Jahren, das war sein Ziel, die Liebe des Sohnes zum Vater und des Vaters zum Sohn dieser Welt zu offenbaren. Darum ging es ihm bei seinem gesamten Weg. Darum ging es ihm bei seinem Weg ans Kreuz. Darum ging es ihm mit dem Erlösungswerk um nichts anderes. Also danken wir ihm, sagen wir wirklich, danke Jesus. Danke Jesus, dass du es getan hast. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und danke, dass du uns mit hineingenommen hast in dieses göttliche Liebesgeschehen im Herzen Gottes zwischen Vater und Sohn und Sohn und Vater. Wir preisen dich dafür, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Und jetzt geben die Liebessöhne noch. Amen. Jetzt geben die herrlichen Liebessöhne. Weißt du, so wie es aus der Liebe des Vaters entspringt, geben es immer auch eine Sache der Liebe. Wie es aus der Liebe entspringt, so wie er es dir zeigt, so tust du es. Du reagierst nicht auf irgendwas, du reagierst nicht auf Not, du reagierst nicht auf irgendwas, was der Teufel tut, sondern du reagierst auf das, was der Vater tut. Das heißt, das, was er dir zeigt, das, was er dir sagt, was du heute Abend geben sollst, nicht aus irgendeinem bestimmten Grund oder um irgendwas dir zu kaufen oder um irgendwie dies oder jenes oder weil du eine Not hast oder so, sondern einfach deshalb, weil er es dir zeigt, einfach deshalb, weil er es dir sagt, einfach weil du reagierst auf sein Liebesreden zu dir, deswegen tust du es. Und genau das, was er dir zeigt und genau das, was er dir sagt, genau das tust du. Preist den Herrn. Und wenn du in bar geben möchtest, kannst du in bar geben. Und wenn du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen möchtest und in den nächsten Tagen überweisen möchtest, kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen. Und somit kannst du deine Hand heben, wenn du eine Verpflichtungserklärung möchtest. Und dann kannst du per Verpflichtungserklärung geben. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Okay, jetzt haben wir das PayPal. Ja, wir haben jetzt festgestellt, einfach nur zur Info mit dem PayPal, wenn ihr es überweisen könnt, überweist es uns lieber. Wir haben das PayPal eigentlich speziell für Konferenzen gedacht, wenn Leute da sind, zum Beispiel aus dem Ausland, die auf diese Weise besser geben. Weil tatsächlich ist es so, dass das PayPal mit jeder Überweisung müssen wir immer Bearbeitungsgebühr bezahlen. Und es ist auch ein zusätzlicher Arbeitsaufwand tatsächlich bei dieser Überweisung. Das heißt, wenn du anstatt PayPal lieber überweisen kannst oder auch überweisen kannst, überweise lieber. Das ist vor allen Dingen gedacht eigentlich für Leute, die zum Beispiel aus Amerika kommen oder aus anderen Ländern, wo man nicht einfach so überweisen kann. Da ist PayPal die einfachere Methode. Aber wenn es dir möglich ist, hier nicht per PayPal zu geben, dann ist uns das lieber. Okay, nur zur Info. Weil es wäre auch schade, wenn dann PayPal unnötig noch verdient, was auch direkt ins Reich Gottes gehen könnte. Halleluja. Okay, geben wir es durch. Du tust das, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Vielen Dank übrigens noch an der Stelle auch für eure Gebete für Hamburg. Wir hatten eine starke Zeit in Hamburg. Gott hat echt mächtig, mächtig gewirkt. Wir hatten super, super, eine super Zeit, sowohl sonntags als auch montags. Auch viele Heilungen sind wieder passiert. Am Montag zum Beispiel kam eine Frau noch zu dem Treffen, eine Chinesin, die, glaube ich, zum ersten Mal da war. Und sie kam dann am Montag auch gleich zum zweiten Treffen und sie erzählte, dass sie am Sonntag geheilt worden ist. Sie war, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, auf beiden Ohren sogar fast taub gewesen, auf jeden Fall auf einem Ohr. Und Gott hat ihre Ohren komplett geöffnet am Sonntag und sie hat auf die Nähe überhaupt nicht lesen, also sie konnte nicht lesen ohne Brille und Gott hat ihr die Augen geöffnet. Preist den Herrn. Also Gott hat sowohl ihre Ohren als auch ihre Augen geöffnet. Preist den Herrn. So sind einige Sachen passiert. Also, und es war vor allen Dingen auch eine starke Zeit, auch am Montag mit den Mitarbeitern und so. Hamburg ist echt am Aufblühen und am Wachsen. Das ist wirklich super. Die Leute dort kommen hervor. Es ist eine starke Sache. Es entstehen neue Glory-Häuser in Hamburg. In Kürze werden wir jetzt schon da im Großraum Hamburg insgesamt 7 oder 8 Glory-Häuser sogar haben. Also 7 sehr schnell und dann 8 in mittelfristig. Also Gott ist da im ganzen Norden jetzt dabei. Ja. Also bis Kiel. Das nächste Glory-Haus entsteht jetzt in Kiel. In Papenburg, das ist da Richtung Ostfriesland, und Schneeverdingen Richtung Süden, also alles, was so im ganzen norddeutschen Raum ist, überall entstehen da neue Gloryhäuser. Preist den Herrn. Das ist richtig gut. Halleluja. Super, danke für eure Gebete. Und jetzt am Sonntag haben wir dann um 10 Uhr hier auch wieder Herrlichkeitsgottesdienst im Zentrum. Das wird auch wieder eine starke Zeit. Wir freuen uns drauf. Das ist einfach, der Sonntagmorgen ist einfach unser großes Ereignis. Amen. Unser großes Ereignis. Sag mal zu den Nachbarn, das große Ereignis. Halleluja. Also, wenn du es irgendwie möglich machen kannst, auch wenn du Bibelschüler bist und du bist vielleicht irgendwo in einigermaßen hier in der Nähe, sei einfach am Sonntag dabei beim großen Ereignis. 10 Uhr hier im Zentrum, da lohnt sich wirklich jeder Weg. Wir haben Leute, die fahren 2-3 Stunden zum Gottesdienst und sehen darin kein Problem. Andere, die wohnen 20 Minuten weg und sagen, was, so weit soll ich fahren? Also, es ist immer eine Frage, wie hungrig du bist. Sonntag, 10 Uhr, das Hauptereignis der Woche. Und dann haben wir nächsten Dienstag auch wieder ein starkes Ereignis. Und zwar um 19.30 Uhr ist wieder Glory Life Intensivabend in unserem Jugendgottesdienstraum, wo die Gaben des Geistes hervorkommen. Auch da freue ich mich total. In letzter Zeit ist wirklich so ein Zug auch auf dem Intensivabend. Es ist wirklich stark, wie da die Gaben hervorkommen, wie die Prediger hervorkommen. Es ist einfach genial. Es macht mir richtig Spaß. Also nächsten Dienstag, 19.30 Uhr, sei dabei. Bald ist der Raum da drüben auch schon wieder zu klein für den Intensivabend. Dann müssen wir auch schon wieder anbauen oder was auch immer. Oder die Wand aufmachen. Also, nächsten Dienstag, 19.30 Uhr. Und dann, Achtung, nächste Woche Donnerstag haben wir es jetzt so gemacht, dass Donnerstag der Glory Life Schulabend entfällt, weil dafür das Aktivierungsseminar ja ist, am Samstag, Söhne der Herrlichkeit. Ist ja auch ein Teil der Glory Life Schule, ist ja auch ein wichtiger Teil. Und deswegen haben wir gesagt, einfach damit es insgesamt nicht zu viel wird, lassen wir den Donnerstag hier ausfallen. Und dafür ist der Samstag einfach 10 Uhr bis 19 Uhr der Aktivierungstag. Die Söhne der Herrlichkeit werden aktiviert. Sei einfach dabei. Wie gesagt, kurze Anmeldung per E-Mail oder auf unserer Homepage. Das wäre super. Und dann sei dabei nächsten Samstag oder Samstag in einer Woche, dann 10 bis 19 Uhr. Übrigens auch der Schatzsuche-Einsatz nächsten Donnerstag vor der Glory Life Schule, der ursprünglich geplant war, der entfällt auch, weil die Glory Life Schule entfällt. Aber wie gesagt, dafür am Samstag dann in einer Woche. Meldet euch an, das ist eine gewaltige Sache, die da auf uns zukommt. Herrlichkeits- und Wunderwochenende, dann ja auch Sonntag, dann Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, das wird stark. Und dann noch drei Sachen, drei Vorschauen, auch für alle Glory Live-Schüler vielleicht wichtig zu hören. Zum einen, wir bieten am Sonntag, dem 22.12. im Rahmen des Gottesdienstes jetzt doch keine Taufe an, weil das einfach zu kurzfristig ist jetzt für den 22., auch für die Täuflinge. Wir bieten in dem Rahmen keine Taufe an, aber eine Kindersegnung. Wenn du dein Kind segnen lassen möchtest, ich glaube, ihr wolltet euer Kind segnen lassen, glaube ich, oder? Ah, deine Schwester, ja genau, stimmt. Genau, deine Schwester. Also wenn jemand sein Kind, und noch jemand hatte sich schon gemeldet, also schreibt uns einfach kurz eine E-Mail, dass ihr mit dabei sein wollt mit eurem Kind. Am 22.12. machen wir Kindersegnung. Ja? Okay, und dann noch eine Sache, auch wichtig. An Silvester gibt es um 20 Uhr eine fröhliche gemeinschaftliche Silvesterfeier unter der Leitung von der Astrid, mit Lobpreis, Gebet, Spiel, Spaß und so weiter. Nähere Infos auch bei ihr. Sie wird am Sonntag noch eine ausführlichere Ansage machen, auch wo du dann auch weißt, wo du dich melden kannst, für was so gebraucht wird und so weiter. Also am Sonntag dann die ausführliche Ansage. Also es ist 31.12. 20 Uhr Silvesterfeier hier in unseren Räumen. Du bist herzlich dazu eingeladen. Und dann eben, wie ich gerade sagte, die Taufe, die machen wir jetzt Anfang Februar. Das heißt, wenn du jemand hast, der noch nicht als Erwachsener getauft worden ist oder du selber vielleicht noch nicht als Erwachsener getauft worden bist, dann melde dich so schnell wie möglich mit der blauen Anmeldung hinten am Welcome-Tisch an und dann werden wir mit all denen, die sich anmelden, den genauen Termin, es gibt zwei oder drei Möglichkeiten, werden wir dann den genauen Termin festlegen, sodass auch wirklich alle können, dann entweder am 2.2. oder am 9.2., glaube ich, eventuell am 16.2., das müssen wir noch schauen. Auf jeden Fall melde dich einfach so schnell wie möglich an, dann machen wir den nächsten Tauftermin fest. Preis den Herrn. Ha? Ach so, ja genau, stimmt, das wäre auch noch eine Ansage an der Stelle. Am 22. Dezember, wo die Kindersegnung ist, haben wir auch im Anschluss, da machen wir Abendmahl, auch während dem Gottesdienst, und im Anschluss haben wir dann Gemeindemittagessen, Kaffee trinken, gemütlichen Familiennachmittag. Wenn jemand da irgendwie sich was vorstellen kann, auch eine Darbietung zu machen oder irgendwie ein Spiel anzuleiten oder ich weiß, oder was singen oder keine Ahnung, ein Gedicht aufsagen oder was auch immer, du bist herzlich eingeladen, dann melde dich einfach bei der Luitraut. Ja, die Luitraut ist dafür zuständig, diesen Nachmittag auch zu organisieren. Das heißt, wenn du einfach da was machen möchtest, melde dich einfach bei ihr. Das ist am 22.12. Okay, also es gibt einiges zu tun. Halleluja. Okay, streck die Hände aus. Wir segnen die Sammlung. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der aus Liebe gegeben hat, Herr. Danke, Herr, dass es keine Kraft gibt im Beschnittensein oder Unbeschnittensein, nicht in irgendeiner religiösen Handlung, sondern im durch die Liebe wirksam Glauben, Herr. Und aus Glauben und in Liebe haben wir gegeben. Und so vertrauen wir darauf, Herr, dass jedes einzelne Saatkorn sich mächtig multipliziert, Herr. 30-fach, 60-fach. Und 100-fach. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Habt den allerbesten Abend, die allerbeste Nacht. Kommt gut nach Hause und wir sehen uns am Sonntag. Amen. Auch ihr, Glory Life Schüler, die beste Zeit. Bis bald.